Folgende Sequenz ist aus meinem Buch Reise durch die Nacht, übersetzt von Sarah Varney. Ich schaffe den Unrat weg, schaffe immer von neuem den Unrat weg, in diesem meinem vollkommen heruntergekommenen Hausunwesen, wie viele Reinigungen, Entfernungen nötig sind, bis wir uns keiner Essenz mehr zu schämen brauchen. Was mir die Wunden kühlt, ich weiß es nicht, es könnte auch dieses durch alles hindurchgehende und helfende der Sprache sein, Herabkunft des Feuers. So hat es geblitzt vor den Augen, rufe ich, wenn ich im Dunkel in meinem Bett von einer Seite zur anderen wechsle, so hat es geblitzt vor den Augen und je nachdem. Auf diesem Foto von mir merkst du vielleicht eine Ähnlichkeit mit der Wölfin. Ich meine, du erkennst vielleicht eine Ähnlichkeit zwischen ihrem und meinem Lächeln, Blitzen des Auges, Lynx. Ich möchte des Handelns enthoben sein, oder ich möchte jeder Handlung enthoben sein, oder ich möchte jedem Handlungsansatz zuvorkommen, oder ich möchte jedes Handeln oder jede Handlung vermeiden. Da gibt es ja Parallelen, sage ich. Ich bin kaum imstande zu handeln und ich bin kaum imstande, eine Handlung zuzulassen. Ich handle nicht gern und ich lese nicht gerne, was eine Handlung hat. Also schreibe ich auch nicht, was eine Handlung hat oder andeuten könnte. Ich meine, davon platzt mir der Kopf, der herrschende Teil der Seele. Porto via la spazzatura, porto via continuamente la spazzatura in questa mia totale, inarrestabile devastazione domestica. Quante puliture, distanze sono necessarie perché non ci si debba più vergognare di alcuna essenza. Cosa mi lenisce la ferita, non lo so. Forse quel che di soccorrevole c'è nel linguaggio che tutto penetra e percorre, discesa del fuoco, così allampeggiato davanti ai miei occhi, esclamo, quando al buio nel mio letto mi giro da una parte all'altra, così allampeggiato davanti ai miei occhi e a seconda dei casi. In questa mia foto noti forse una certa somiglianza con la lupa, voglio dire, scorgi forse una certa somiglianza fra il suo sorriso e il mio, lampeggiar degli occhi, lince. Vorrei essere sollevata dall'agire, oppure vorrei essere sollevata da ogni azione, oppure vorrei prevenire ogni accenno di azione, oppure vorrei evitare ogni agire e ogni azione. Ci sono indubbiamente dei parallelismi, dico, sono appena in grado di agire e sono appena in grado di tollerare un'azione. Non agisco volentieri e non leggo volentieri ciò che ha un'azione, dunque non scrivo neanche cose che abbiano un'azione o vi possano alludere, voglio dire, mi farebbe scoppiare la testa, la parte dominante dell'anima. Aus magische Blätter 3. Kann sein, dass wir werden nicht mehr geliebkost. Kann sein, dass jemand kommt, um mich auszuforschen. Ein Zahn nach dem anderen, büschelweise die Haare, das Herz, resignieren, aufbäumen. kann sein, dass die Tränen strömen beim zufälligen Wiederhören der Arpeggione-Sonate, herzzerreißendes Kopfkissen. Zurückblicken ohne Erinnerung, Empörung über das eigene verschwendete Leben, Selbstanklage über die zahllosen Verfehlungen, Fehltritte, Rohheiten, Brutalitäten. Man denkt nur noch an sich und die nahende Ohnmacht. Nein, man will sich nur noch aufopfern für die der Hilfe Bedürftigen. Heiligen Buben, heiligen Figuren aus der Bauerie Lugen, lügen sie hervor, stecken mir heimlich Kassiba zu. Man genießt sie ja geradezu, diese Selbstentäußerungen. Man will sich ja geradezu verströmen, aufopfern. Nein, man will bei sich bleiben, will nichts wegschenken, will nichts von der eigenen Substanz entbehren, will nur noch lesen, schreiben, sich ein wenig bewegen, die restliche Zeit nur noch in Ruhe gelassen werden, in einer Ecke sitzen und aus dem Fenster blicken. Alzheimer, nestelnde Unruhe, bestimmte Situationen simulieren. Man simuliert vor sich selbst. Die Esculapnatter ging vor unseren Füßen. Lektüre Pschirembel Michaud, das verzerrte Gesicht im Spiegel, die Augen, die Ohren gesträubt. Kann sein, dass jemand kratzt in der Straße die vereiste Frontscheibe seines Autos frei. Kann sein, dass man erbricht sich angesichts dieser Ausweglosigkeit, nämlich Endlichkeit. Kann sein, dass man ersehnt Berührungen, scheut davor zurück. Kann sein, dass man lässt alles herankommen, gibt auf, betrachtet die eigenen Hände, Altersflecken und Falten, die Hände des Vaters. Man will ewig leben, erträgt es kaum mehr, die jungen Kinder zu sehen, die jungen Seidenlocken, geblasenen Augen der jungen Frösche. Unsere eigenen Beine, wozu? Wo die doch so viel mehr Leben vor sich, in sich haben als man selbst. Da wird man schon längst und so weiter, wenn die erwachsen sind und so weiter. Je älter man wird, desto jünger ringsum die Welt. Man empfindet Bitterkeit, Scham, Schmerz, Reue, Verzweiflung. Man blickt nur noch ungern in lange Spiegel. Was erblickt man da Grässliches? Da ist eine seltsame Lederfrau, ehemals Kapuzineräffchen. Eines Tages wirst du erwachen, sage ich mir, und umgeben sein von einer Wüste, Betroffenheit ohne Hoffnung. Man hat sich ein Leben lang verschwendet. Man wird sich vermutlich noch eine Weile weiter verschwenden. Kann sein, dass man hält zuletzt doch ein wenig zurück. Kann sein, dass man wird ungeduldiger. Kann sein, dass man wird einsichtsvoller, immer noch ungeduldiger, immer noch einsichtsvoller. Kann sein, dass man nimmt alles vorweg, die Schmach und das Siechtum, die Verlorenheit und die Verlassenheit, das Sterben und den Augenblick des Todes, den Terror der Todessekunde. Zwischen 2 und 3 liegt man wach, das ist die Stunde des Todes. das Fluchen als Morgen- und Abendgebet. Man erfleht vielleicht noch 2, 3 Frühlinge. Man will seinen Platz noch nicht räumen. Man ist schreckhafter geworden, immer noch schreckhafter. Man wird geschüttelt von Angst, von Zweifeln, von ungültigen Emotionen. Man wird endlich wie ein Dreckskerl, armer Hund, in eine schwarze Kiste geworfen. Die Bestattung, Palmen und Rosen, der Verwesung ist nicht beizukommen. Man lässt die Welt Welt sein, man kommt vollkommen herunter, kann sein, dass die Tränen strömen beim Anblick des purpurfarbenen Himmels. Man ist unausgeglichen, hellhöriger denn je, immer noch unausgeglichener, immer noch hellhöriger, 1000 Blitze, Blitzzettelchen im Kopf, sekundenweise Glücksgefühle, gleich darauf wieder niedergerungen, niedergezwungen, aller Orten und neu geniert. Also Verkommenheit, Falschspielerei von Anfang an, immer noch Eitelei und kein Ende. Der Tranquilizer Flaneur nimmt mich in seine Arme, die Tröstung tritt auf der Stelle ein. Kann sein, dass man blickt aus dem Fenster, es ist ein Regen, sagt jemand, mit dem man noch immer eins und verbunden ist. Fluten des Sessels. Kann sein, dass die Psyche wird in das Alte hineingerissen. Può darsi che... Può darsi che non saremo più accarezzati. Può darsi che qualcuno venga a interrogarmi, un dente dopo l'altro, i capelli a cespugli, il cuore. Rassegnarsi, ribellarsi. Può darsi che le lacrime scorrano ancora una volta, ascoltando casualmente la sonata per arpeggione, straziante guanciale. Guardare indietro, senza ricordi. Indignazione sulla propria vita sprecata. Autoaccusa sugli innumerevoli sbagli, passi falsi, rozzezze, brutalità, il rozzo pollice della mano destra. Si pensa solo a se stessi, all'impotenza che si approssima, no, ci si vuole ancora sacrificare per chi ha bisogno di aiuto, per le sante figure, per i santi monelli, spuntano, sputano menzogne dal pergolato, di nascosto mi passano messaggi segreti. Le si gode fino in fondo queste rinunce di sé. Ci si vuole anzi completamente prosciugare, sacrificare. No, si vuole solo restare se stessi, non regalare nulla, in nulla privarsi della propria sostanza. Si vuole solo leggere, scrivere, muoversi un poco, essere lasciati in pace per il tempo che resta, stare seduti in un angolo e guardare dalla finestra. Tavolo da biliardo alla Van Gogh, con 3 palle bianche, 6 lampade di fantasia, tutt'intorno volti chini a guardare. Sindrome di Alzheimer, irrequietezza traffichina, simulare determinate situazioni, si simula dinanzi a se stessi, il colubro di Esculapio ai nostri piedi, lettura, Schirenbel, Michaud, il volto deformato nello specchio, gli occhi, le orecchie drizzati. Può darsi che qualcuno nella strada gratti via il ghiaccio, formatosi sul parabrezza dell'auto, riesco a sentirlo in piedi, dietro le finestre chiuse, non a vederlo. Può darsi che si vomiti al cospetto di questo vicolo cieco, finitezza. Può darsi che si desideri ardentemente una carezza, indietreggiando quando si presenta spaventati. Non saremo più accarezzati. Può darsi che ci si abbandoni agli eventi, abdicando, studiando le proprie mani, macchie di vecchiaia e rughe, mani del padre. Si aspira a vivere in eterno, Si sopporta appena la vista dei bambini, i giovani riccioli di seta, gonfi occhi dei ranocchietti, sono le nostre gambe a che scopo. Quando hanno davanti a sé in sé più vita di noi, quando loro saranno adulti e così via, noi saremo da un pezzo e così via. Tanto più si diventa vecchi, quanto più il mondo intorno si fa giovane. Si prova amarezza, vergogna, dolore, pentimento, disperazione. Solo di malavoglia ci si guarda ancora nello specchio, che cosa orribile appare. C'è una strana donna di cuoio, un tempo scimmietta cappuccina. Un giorno ti sveglierai, mi dico, e sarai circondata da un deserto. Sbigottimento senza speranza. Ci si è sprecati per tutta la vita, ci si sprecherà probabilmente ancora per un poco. Può darsi che alla fine ci si risparmi un poco, può darsi che si diventi più impazienti, può darsi che si diventi più comprensivi, sempre più impazienti, sempre più comprensivi. Può darsi che si precorra tutto, la vergogna e l'infermità, l'abbandono e la solitudine, il morire e l'attimo della morte, il terrore del secondo mortale. Tra le due e le tre si giace senza sonno. È questa l'ora della morte, imprecare, orazione del mattino e della sera. Si invocheranno forse ancora due o tre primavere. Non si vuole ancora abbandonare il proprio posto. Si è diventati più timorosi, sempre più timorosi. Si è scossi dall'angoscia, dai dubbi, emozioni scadute. Infine si verrà gettati in una cassa nera, come un povero diavolo di cane. La sepoltura, palme e rose, senza riuscire a vincere la putrefazione. Si lascia che il mondo sia mondo, ci si lascia andare completamente. Può darsi che le lacrime scorrano alla vista di un cielo color pavone. Si è squilibrati, lucidi più che mai, sempre più squilibrati, sempre più lucidi. Mille lampi, bigliettini di lampi, nella testa, sentimenti di felicità per qualche secondo, subito dopo nuovamente vinti, abbattuti, ovunque di nuovo umiliati, dunque depravazione, barare al gioco sin dall'inizio, sempre solo presunzione. Il tranquillante flâneur mi prende tra le sue braccia, la consolazione è immediata. Può darsi che si guardi dalla finestra, c'è la pioggia, dice qualcuno con cui si è ancora uniti, è una cosa sola. Ondeggiare sulla sedia, può darsi che la psiche sia trascinata nella vecchiaia. Nun einige Gedichte. Manchmal bei irgendwelchen zufälligen Bewegungen streift meine Hand, deinen Handrücken oder mein Körper, der in Kleidern steckt, lehnt fast ohne es zu wissen, einen Augenblick lang gegen deinen Körper in Kleidern. Diese kleinsten, beinahe pflanzlichen Bewegungen, dein abgewinkelter Blick und dein Auge absichtlich ins Leere wandernd, deine im Ansatz noch unterbrochene Frage, wohin fährst du im Sommer, was liest du gerade, gehen mir mitten durchs Herz und durch die Kehle hindurch und ich trockne aus wie ein Brunnen in einem heißen Sommer. Talvolta in casuali, imprecisati movimenti, sfiora la mia mano, la tua mano, delle tue mani il dorso, o s'appoggia al mio corpo che è vestito senza saperlo quasi, un attimo contro il tuo corpo vestito, questi movimenti minimi, forse vegetali, il tuo sguardo deangolato, il tuo occhio vagante di proposito nel vuoto, La tua domanda ancora sul nascere interrotta, dove vai quest'estate, che cosa stai leggendo? A me giungono al centro del cuore e giù lungo la gola come dolce coltello e pozzo in un'estate torrida io di secco. Winterglück, eine Erlösung, eine Offenbarung, jetzt diese Stimme wieder zu hören, Vogelstimme, jetzt dieses Gezwitscher, etwas wie Paradiese blühten auf, ich vergesse die Tränen, aber die Stimme kommt nicht, Vogelstimme, nein, dieses Winterglück ist mir nicht zugedacht. Jemand anderer an einem anderen Ort wird dieses Gezwitscher, Vogelstimme, Stimme empfangen an meiner Stadt, jetzt in dieser Stunde, Sekunde. Felicità d'inverno. Una redenzione, una rivelazione, riascoltare ora questa voce, voce d'uccello, ora questo cinguettio, qualcosa come paradisi, fiori rebbero, io verserei le lacrime. Ma la voce non giunge, voce d'uccello, no, questa felicità d'inverno, non a me destinata, un altro, in un altro luogo potrà questo cinguettio, voce d'uccello, voce riceverà il mio posto ora in questa, ora, attimo. Ein sehr altes Gedicht aus den späten 40er Jahren wird welken wie Gras, auch meine Hand und die Pupille wird welken wie Gras. Mein Fuß und mein Haar, mein stillstes Wort wird welken wie Gras. Dein Mund wird welken wie Gras. Dein Schauen in mich wird welken wie Gras. Meine Wange und die Blume, die du dort weißt, wird welken wie Gras. Wird welken wie Gras, dein Mund, dein purpurfarbener Mund wird welken wie Gras. Aber die Nacht, aber der Nebel, aber die Fülle wird welken wie Gras. Wird welken wie Gras. Avvizzirà come l'erba, anche la mia mano e la pupilla, avvizzirà come l'erba il mio piede, i miei capelli, la mia parola più lieve, avvizzirà come l'erba la tua bocca, avvizzirà come l'erba, il tuo sguardo in me avvizzirà come l'erba, la mia guancia, il piccolo fiore che tu li sai, avvizzirà come l'erba, la tua bocca purpurea. Avvizzirà come l'erba, ma la notte, ma la nebbia, ma la pienezza, avvizzirà come l'erba.